Gut einzählt, hä? Der Octuaid ist wieder da. Brach weg. Der Villain ist auch wieder da. War der weg? Lange nicht gesehen, wa? Der Känguru ist wieder da. Brach weg. Die drei Leneure sind wieder da. Sag mal, waren die weg? Die drei Leneure sind wieder hier. Das ist ja schön. Die drei Leneure trinken Bier. Prost. Die drei Leneure sagen Danke. Danke, du. Die drei von der Anke. Die drei von der Anke. Von der Anke. Wir fahren zur Tanke, wenn wir tanken. Wir sind drei von der Anke. Die drei von der Anke. Wir sind drei von der Anke. Wir fahren zur Tanke, wenn wir tanken. Wir sind drei von der Anke. Oh, danke.